Was für eine Welt, Mann. Hey, Kinder, holt euch nur keine Drogen. Aber sie wollen, dass ihr euch das neueste Smartphone kauft. Geformt aus dem Schweiß und den Tränen eines modernen Sklaven. Du verstehst mich doch, oder? Man muss das System bekämpfen. Geht nicht anders. Weil wir in mega abgefuckten Zeiten leben. Das darfst du nie vergessen. Die weiseste Sache, die mir hier jemand gesagt hat. In einer Welt, die verrückt ist, ist der Wahnsinnige gar nicht wahnsinnig. Der ist weise. Ist der Wahnsinnige gar nicht wahnsinnig? Er ist weise.